Vortragstagungen anlässlich des 75. Geburtstages des ewigen Führers der Partei der Arbeit Koreas und des koreanischen Volkes Kim Jong-il fanden am 15. Februar in allen Bezirken, Städten, Kreisen und Vereinigten Werken statt. Daran beteiligten sich die Funktionäre und Mitarbeiter der regionalen Partei- und Machtorgane, Massenorganisationen, Fabriken und Betriebe sowie die Werktätigen. Die führenden Kader der betreffenden Einheiten hielten den Vortrag.